WDR 5. Neugier genügt. Ein weitläufiges Grundstück, verstreut graue Flachbauten, das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld. Erste große Pause. Ich bin verabredet mit Dr. Stefan Wippermann-Jander, dem Schulleiter. Er kann sagen, wie es ist, wenn sich 1200 Schüler, 80 Lehrer und etwa 100 Flüchtlinge auf dem Gelände begegnen. Wir hatten den ersten Schultag nach den Sommerferien im August hier und ich kriegte um 8 Uhr morgens direkt den Anruf, es kommen Flüchtlinge, die Stadt muss hier ein Aufnahmelager bauen und wird die Turnhalle in Beschlag nehmen, was für uns kein Problem war. Wir haben mehrere Turnhallen und konnten darauf verzichten. Und ich fand das erstmal sehr spannend, direkt vor Ort damit beschäftigt zu sein und dachte, das machst du zur Chefsache und guckst mal, wie Kollegium, wie Schüler reagieren auf die ganze Angelegenheit. Und es hat sich innerhalb von 2 Tagen eine wunderbare Zusammenarbeit hier entwickelt. Schon vorher hatte es Kontakte zum Flüchtlingscamp der Stadt gegeben. Die Schüler hatten eine Anti-Rassismus-AG ins Leben gerufen, wollten sich engagieren. Vorneweg Nika Jockenhöfer, 18 Jahre, eine von 3 Schülersprechern. Sie hatte die Idee, den Flüchtlingen, die jetzt auf dem Schulgelände wohnen, Deutsch beizubringen. Und war es einfach, Mitstreiter zu finden? Am Anfang habe ich natürlich gesagt, hey, ich will Sprachkurse organisieren und wer hat Lust? Aber dann kamen nach und nach so viele Leute auf mich zu, ich war total überfordert, aber auch stolz, dass sowas überhaupt funktioniert. Und ja, die kommen von selbst und ich werde immer wieder darauf angesprochen, hey, wie sieht es heute aus? Gibt es was Neues oder so? Und ja, läuft. Um die 40 Schüler machen inzwischen mit, alle aus der Oberstufe. Auf Facebook sprechen sie die Wochenthemen ab. Wie begrüße ich jemanden? Wie gehe ich einkaufen? Wie ist das Wetter? Wie heißt das, was ich anhabe? Auch Jonathan, 17, geht einmal in der Woche in einer Freistunde zu den Flüchtlingen, um mit ihnen Deutsch zu üben. Viele von ihnen können ja nicht mal Englisch und dann ist auch die Verständigung schwierig und man muss jemanden suchen, der Englisch sprechen kann, das übersetzen kann. Aber man macht Fortschritte und solange man die sieht, wird die Geduld ja belohnt. Eine Sache allerdings stört ihn. Also ich habe ein Problem damit, dass sie sehr häufig bei den Deutschunterrichtskursen rotieren. Also dass wir sie jetzt gar nicht so lange hier bei dem Standort Langenfeld halten können. Und nach, ich weiß nicht, wie lange dauert das, so ein Monat ungefähr, auch durchaus nur 2 Wochen oder 3 Wochen, dann werden die im schlechtesten Falle in andere Städte geschickt und wir bekommen neue Gruppen. Dann müssen wir wieder bei Null starten und wenn wir dann gerade anfangen, die Erfolge zu sehen, die Fortschritte und die Integration greift, dann gehen sie wieder weg. In der Notunterkunft, die vom Land getragen ist, werden Flüchtlinge aufgenommen, die gerade erst in Deutschland angekommen sind. Von hier aus werden sie auf die Städte in NRW verteilt. Und das dauert 2, 3 oder vielleicht 4 Wochen. Für die Schüler ist aber noch etwas anderes Thema. Nicht nur, dass die Flüchtlinge sehr kurz in der Notunterkunft sind, auch, dass sie manchmal generell nicht bleiben können, ist schwer auszuhalten, sagt Nika. Also es frustriert schon. Also ich habe einen Freund mittlerweile, der ist jetzt in Bochum, der war vorher hier und mit dem habe ich immer noch Kontakt. Also ist ein Flüchtling und der kommt aus Albanien und ich weiß, dass der auch wieder gehen muss und er weiß das auch und wir sprechen da auch drüber. Und das ist natürlich frustrierend, weil ich nichts tun kann und er kann auch nichts tun und es geht ihm damit nicht gut. Man hat halt ein hilfloses Gefühl. Was tun Sie, wenn Sie sich manchmal ohnmächtig fühlen, will ich von den Schülern wissen. Ihre Antwort? Sich gegenseitig unterstützen, offen für neue Begegnungen sein, weiter eine Willkommenskultur leben, einfach so. Auch wenn es anfangs erstaunliche Bedenken gab. Stefan Wippermann-Jander. Es war für uns interessant, als wir mit dem Umfeld konfrontiert worden sind, dass die Malteser uns sagten, das Angebot, was die Schüler machen, das bezog sich auf Freizeit und so weiter, wir wollen gar nicht so ein großes Angebot, damit auch die Flüchtlinge kein persönliches Verhältnis aufbauen. Und dann habe ich dann aber gesagt zu den Maltesern, also entweder wir machen das mit den Flüchtlingen, man kann keinen Menschen unterrichten, ihm was beibringen, ohne nicht auch gleichzeitig mit ihm persönliches Verhältnis aufzubauen, das geht nicht. Und das ist dann akzeptiert worden, allerdings auch in einem Maße etwas beschränkt worden, damit tatsächlich darauf geachtet wurde, nicht zu viele persönliche Verhältnisse entstehen zu lassen. Ich persönlich bin natürlich hier stolz als Schulleiter, dass Willkommensfeste stattfinden und feiern und dass wirklich persönliche Beziehungen aufgebaut werden, denn das ist für mich eine wirkliche Willkommenskultur. Integration wird am Konrad-Adenauer-Gymnasium schon lange großgeschrieben. Mohammad, 16 Jahre, ist Flüchtling aus Syrien und seit knapp 2 Jahren in Deutschland. Er ist einer von 26 Schülern, die in der sogenannten Flüchtlingsklasse sind. Das heißt an dieser Schule 15 Stunden in der Woche gemeinsam Deutsch, den Rest der Zeit ganz normaler Unterricht, jeder in einer anderen Klasse. Mit den Flüchtlingen in der Notunterkunft haben diese Flüchtlinge nichts zu tun, eigentlich. Also die wissen, dass es gibt Leute hier in der Schule, die sprechen Arabisch. Und also manchmal, wenn es da keine Hilfe oder so, die können uns auch anrufen, also von hier dahin zu gehen. Und ich habe schon mal meine Nummer dahin gelassen. Und ja, also das Problem ist, also die Leute da verändern sich. Also kommt Leute so eine Woche oder so, dann gehen die weg und kommt jemand anderen. Mohammad hat mit seinen Eltern und einem Bruder im Asylbewerberheim gelebt, bevor die Familie eine Wohnung in Langenfeld beziehen konnte. Als er ankam, gab es noch keine Notunterkünfte wie die hier an der Schule. Meterlange Bauzaungitter in grauen Betonfüßen mit grüner Sichtschutzplane überzogen. Hallo, Tag. Schönen guten Tag. Am Eingang ein Container mit Fenster. Der Wachmann sagt, ich solle durchgehen bis zum nächsten. Der ließe mich rein, nachdem die Formalitäten erledigt sind. Würden Sie sich freundlicherweise hier leserlich mit Namen und Funktion in Ihre Besucherliste, und ja, das mache ich gerne. Kommen Sie bitte einmal durch. Ich bin nicht sicher, wie ich diese Sicherheitsmaßnahmen beurteilen soll, eröffne ich Patrick Fischer, der die Security hier leitet. Wir sichern eigentlich nur das Gelände vor unbefugtem Zutritt. Das ist eigentlich schon fast alles, was wir hier tun. Wir versuchen, die Bewohner möglichst vor Gefahren von außerhalb zu schützen, ob sie nun da sind oder nicht. Wir gucken, dass hier keiner unkontrolliert aufs Gelände kommt, der einfach hier nichts zu suchen hat, weil wir auch die Privatsphäre der Bewohner schützen möchten. Sie bedanken sich sehr häufig bei uns. Der eine oder andere kennt auch schon das Wort auf Arabisch, was halt Danke heißt und so weiter. Man weiß das also zu wertschätzen. Was heißt Danke auf Arabisch? Shukran. Wir sind zu fünft im Container. Die Sicherheitsleute haben Funkkontakt zu irgendwem. Und auch bei Christian Nitz von den Maltesern, einem freundlichen fast 2-Meter-Mann, piepst dauernd irgendwas. Oft kommen Anwohner vorbei, fragen, ob sie einfach mal gucken dürften, wie die Flüchtlinge so wohnen, erzählt er. Und wie erstaunt die Leute sind, wenn er sie dann fragt, ob sie gerne öffentlichen Besuch in ihrem Wohnzimmer haben. Da reingehen. Ein leeres Zimmer könne er mir aber zeigen, kein Problem. Auf dem Gelände stehen ein paar Container neben einer kleinen Turnhalle und einer großen weißen Halle mit Giebel, die wir jetzt betreten. Was meinten Sie mit leerem Zimmer? Genau. Also Turnhalle sieht im Prinzip genauso identisch aus wie hier unsere Leichtbauhalle, nur dass sie halt keine Fenster haben wie jetzt hier. Aber ansonsten ist das Ding genauso unterteilt mit Bauzaunelementen, die halt mit einer schwarzen Sichtschutzfolie versehen sind, sodass sie halt 4er, 6er oder 8er Kabinen haben. Manchmal, wir haben auch zum Beispiel eine größere Familie, die haben dann schon mal in Absprache mit uns aus 2 Kabinen einer gemacht, weil sie einfach in einem Zimmer wohnen wollten. Aber ansonsten haben wir jetzt zum Beispiel in dem Zimmer, wo wir gerade drin stehen, das ist ungefähr, was ist das, 3x5 Meter groß. Da stehen halt 3 Doppelstockbetten drin, sodass wir hier jetzt zum Beispiel eine Kapazität von 6 Betten drin haben. Jede Kabine hier hat ein Fenster, eine Steckdose und eine eigene Lampe über den nach oben offenen 15 Quadratmetern. Die Aluminiumwände sind von Stahlträgern gestützt, wie in einem Schützenfestzelt. Es ist hallig und die Betten sehen extrem kurz aus. Zu klein waren sie aber noch nie, erzählt Christian Nitz. Die Flüchtlinge kommen vom Drehkreuz Köln oder Düsseldorf, mal aus Dortmund, mal aus Niederaußem, immer kurzfristig angekündigt. Und manchmal steht sogar unangemeldet ein Bus mit Flüchtlingen vor der Tür. Wenn er sich etwas wünschen würde, sagt der Mann von den Maltesern, dann, dass er besser planen könnte. Aber er weiß, dass dieser Wunsch unrealistisch ist. Weil letztendlich Ihnen ja keiner sagen kann, wie viele Flüchtlinge kommen heute irgendwo an. Also kann Ihnen auch keiner sagen, wie viele heute Abend verteilt werden. Ne? Also das ist ja, am Köln-Bonner Flughafen kommt irgendein Zug an und da steigen Menschen aus. So, und die Menschen, die da ankommen, werden verteilt. So, und wenn man halt auf irgendeiner Liste steht, dass man eine Zuteilung kriegt, entweder sind halt genug Busse voll und man ist dran oder sind halt nicht genug Busse voll und man ist vielleicht nicht dran. Also das ist halt immer so ein bisschen Glücksspiel. Aber das weiß ja auch kein anderer vorher. Von daher ist das zwar nett, wenn ich mir das wünsche, aber ich weiß selber, dass es eigentlich ein illusorischer Wunsch ist. Im Moment leben 88 Menschen hier. Aber das kann sich täglich wieder ändern. Alle Flüchtlinge werden direkt nach ihrer Ankunft medizinisch untersucht. Tuberkulose wird durch Röntgen der Lunge oder Blutabnehmen ausgeschlossen. 2x pro Woche kommen 2 Kinderärzte aus der Stadt ehrenamtlich vorbei zum Impfen. In der Mitte des eingezäunten kleinen Areals steht der Aufenthaltscontainer. Ein U-förmiger Schlauch, mehrere Container miteinander verbunden. Im rechten Teil hängen die Wände voll mit gemalten Kinderbildern und gebasteltem. An der Stirnseite stehen Wasser, Kaffee, Tee, gegenüber eine Theke mit Besteck- und Catering-Behältern. Auf der anderen Seite Schaubilder, Rock, Hose, Jacke, das Fenster, das Dach, die Tür, alles mit Filzstift auf weiße Plakate gezeichnet und beschriftet. Daneben, guten Tag, bitte, danke, auf Wiedersehen, die Zahlen von 1 bis 100 und der Lauf der Sonne von der Morgen bis die Nacht. Das Material, mit dem die Oberstufenschüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums die Flüchtlinge unterrichten. An den Biertischen sitzen Menschen und warten. Einer von ihnen ist Fayyad. My name is Fayyad Abdi. I'm from Syria. I'm 21 years old. Yeah, we are come from at exactly from Aleppo. Yeah, we are Kurdish, but we speaking Kurdish and Arabic. Yeah. Kurdisch und Arabisch sprechen sie, erklärt mir der junge Mann aus Aleppo und dass er mit seinem älteren Bruder Mohammed vor etwa 2 Monaten in Deutschland angekommen ist. Vor 2 Monaten waren mein Bruder und ich schon mal in diesem Camp, ungefähr 25 Tage lang. Es war gut hier. Die Leute, die Malteser, alles ist gut. Wir haben Freunde in einem anderen Camp in Langenfeld besucht. Keine Security, Alkohol und Drogen, die können da nachts nicht schlafen. Schlimm. Hier ist es gut. Das Problem ist bloß, hier waren wir schon. Wir sind wieder in demselben Camp, in dem wir waren, als wir in Deutschland ankamen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Fayyad wirkt ruhig, macht aber keinen Hehl aus seiner inneren Ungeduld. Er habe studiert, hätte Arzt werden wollen, erzählt er. Mit uns am Tisch sitzen seine Eltern, eine Schwester und ein kleiner Bruder, die inzwischen nachgekommen sind. Und Mohammed, 22. Er war Lkw-Fahrer in Aleppo und möchte gerne wieder auf dem Bock sitzen, soll Fayyad mir sagen. Die Mutter lächelt mich an. Sie scheint sich zu freuen über mein Interesse. Auch der Vater will, dass Fayyad mir etwas sagt. He said we thanks to deutsche government and the deutsche peoples. Die Eltern wollen sich bedanken bei der deutschen Regierung und bei den deutschen Menschen. Kurz vor 13 Uhr, gleich gibt's Mittagessen. Chefin des Catering-Service ist Tanja Wannmacher. Sie betreut mehrere Flüchtlingscamps in Nordrhein-Westfalen. Das passt einfach, hier harmoniert einfach alles. Also die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst ist sehr gut, mit den Maltesern, das ist sehr gut. Das ist immer sehr wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist das schon oft sehr problematisch. Aber auch von den Bewohnern, also das ist echt super. Also ich könnte hier nicht klagen. Ne? Man hat dann andere Unterkünfte, da läuft das halt alles nicht so ruhig und gesittet ab wie hier. Ja. Warum ist das denn hier so? Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, warum das genau hier so liegt. Ich denke, das ist einfach auch, hier wird viel auf die Leute auch eingegangen. Lernen hier Deutsch, ne? Die Uhrzeiten auch alles, sowas. Ne? Und das fehlt in vielen Unterkünften. Ne? Da wird zwar was gemacht, aber dass es dann wirklich so vor Ort passiert und auch an dem Ort, wo die regelmäßig sind, ne? Das ist selten. Ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass es harmoniert. Manchmal allerdings wird das gutbürgerliche deutsche Essen hinterfragt, erzählt Tanja Wannmacher. Heringssalat oder Gans mit Klößen und Rotkohl kam nicht so gut an. Die Flüchtlinge haben sich in einer Reihe aufgestellt, Warteschlange. Alle haben die persönlichen Plastikkarten dabei, mit denen sie hier im Camp registriert sind. Vor den Tabletts hängt der Scanner, über den alle ihre Karte ziehen. Look. Today is sport for children and if you want to participate, come to me and I bring you. Nach dem Essen gibt es Sport für Kinder und Jugendliche in der großen Turnhalle auf der anderen Seite des Schulhofs. Auch Fayyad hat da schon mitgemacht. It's important because we are tired from the way and das ist so wichtig, weil wir sind alle erschöpft von dem langen Weg. Und wenn wir ein bisschen Bewegung und Spaß haben, können wir für einen Moment vergessen, was wir in unserer Heimat erlebt haben. Das sind gute Zeiten, ja. Die Schüler helfen uns sehr. In einer Dreifachhalle mit großer Tribüne toben 30 Kinder und junge Leute. Sie spielen sich Bälle zu, schieben Wagen mit Gymnastikmatten, verteilen Seile oder bolzen einfach nur durch die Gegend. Vor mir ein vielleicht 10-Jähriger, der seine ganze Energie auf einen Basketball konzentriert. 5 Schülerinnen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums gehen von einem zum anderen, koordinieren kleinere Gruppen, gestikulieren mit Händen und Füßen. Am Rand steht Dennis Gomert, Lehrer für Sport und Englisch. Ihn haben die Schüler gefragt, ob er einmal in der Woche nach dem Unterricht noch 2 Stunden Zeit und Lust hätte, die Aufsicht zu machen. Hatte er. Ja, die Leute, die hierher kommen, die wollen ja auch irgendwie einen geregelten Tagesablauf haben. Und ich denke mal, wenn die ein bisschen die Gelegenheit haben, Sport zu machen, dann tut denen das gut, dass sie hier auch keinen Lagerkoller in der Halle kriegen. Und unseren Schülern tut es mit Sicherheit auch gut. Unsere Schüler beschäftigen sich auch gerne mit den Kindern hier. Bevor ich das Konrad-Adenauer-Gymnasium besuchte, war ich skeptisch. Es klang alles so positiv, nach Bilderbuch. Hier hilft man sich und versteht sich, alles ist prima, alle happy. Dass die Lehrer ohne zu murren auf ihren Parkplatz verzichten, weil da jetzt ein Flüchtlingscamp steht, dass die Schüler gerne ihre Freizeit opfern, um den Flüchtlingen zu helfen, so richtig hatte ich das nicht geglaubt. Kurz bevor ich das Gelände verlasse, treffe ich Sophia, 18 Jahre, die gerade ihr Abitur macht. Warum geht sie einmal die Woche ins Camp, um mit den Neuankömmlingen zu üben, was Jacke und Hose auf Deutsch heißt, frage ich sie. Das sind Menschen, wie wir alle hier. Und wenn ich mir vorstelle, dass in Deutschland Krieg ausbrechen würde und ich würde in ein fremdes Land flüchten vor schlimmsten Situationen und ich hatte vorher hier ein gutes Leben, das ist, was ich oft gehört habe, wenn Flüchtlinge mir erzählt haben, ich habe studiert, ich hatte eine Freundin, ich hatte ein Leben und jetzt sind die komplett da rausgerissen worden. Wenn ich mir das für mich selber vorstelle, was ich im Moment habe und das alles zu verlieren und dann in ein Land zu kommen, wo mir gesagt wird, ja, mal schauen, ob ihre Situation so schlimm ist und dann wissen wir noch nicht, ob sie nicht vielleicht gefährlich sind oder so. Klar gibt es diese Fälle, aber ich finde, im Vordergrund steht, dass es Menschen sind, die alles verloren haben und das könnte jedem von uns passieren und deswegen finde ich es halt so wichtig zu helfen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.